Fängt das aber richtig an. Schon. Ist das schlimm, wenn du dein Schiebe da drauf hast? Ja, habe ich nicht. Doch. Nur so ein bisschen. Ich meine, da kommt das Wasser auch rein, das ist viel schlimmer. Nein. Da passiert. Na gut. Dein Wort, ich wollte so. Blöd. Wie heißt der? Nee. Über nur Doktor, zwei Kröten wandern durch die Heide. Die eine rechts, die andere links. Warzen haben beide. Der benutzt seinen Pekka los. Wenn das klappt, dann klappt.